Guten Tag, ich bin Lewin Davis. Oh, ich habe sehr viel Nettes über Sie gehört. Tja, Schleimer gibt's überall. Wo aber steht eigentlich geschrieben, dass ein Musiker sympathisch sein muss? Wenn er gute Musik macht, reicht doch. Wer schon einmal ein Interview mit Bob Dylan gemacht hat, beziehungsweise den Versuch unternahm, bleiben wir mal bei Musikern und lassen Schauspieler oder Regisseure beiseite. Naja, so ein Interview, schwamm drüber. Ein Kotzbrocken jedenfalls ist Lewin Davis. Auch wenn es ein herzzerreißendes Bild gibt, wie dieser Musiker mit seinem Gitarrenkoffer im kalten Winter des Jahres 1960-61 durch den Schnee von Greenwich Village stapft. Solo-Künstler? Jetzt ja. Jetzt? Ich hatte einen Partner. Was ist passiert? Lewin Davis, alter Duopartner, mit dem er einige Erfolge in der Folkszene verbuchen konnte, hat sich das Leben genommen. Er hat sich von der George Washington Bridge gestürzt. Man stürzt sich von der Brooklyn Bridge. Schon aus Tradition. Das neue Soloalbum Inside Lewin Davis. Die neue Platte verkauft sich? Nein, ein Ladenhüter. Die Frau von Lewins bestem Freund, schwanger, vom Künstler. Bitte fang nicht wieder mit dem doppelten Kondom an. Hast du überhaupt schon jemals über die Zukunft nachgedacht? Über die Zukunft? Mithin jeder Tag ein neues Abenteuer, weil sich die Frage stellt, welches Sofa... Wer hat heute das Große losgezogen? Welches Sofa welchen Freundes, Bewunderers oder anderen New Yorkers als Nachtlager zur Verfügung stehen wird. Wenn also dieser Typ mit dem Gitarrenkoffer und dem zu dünnen Anzug, den zu dünnen Schuhen beim Stapfen durch die verschneiten New Yorker Straßen Mitgefühl erweckte am Anfang, armer, brotloser Künstler eben, dann ging er mir endgültig auf den Sack, als er die Katze rauslaufen ließ, auf die Straße. Und als er die andere Katze im Auto zurückließ, sie nur anschaute, Lewin Davis mal wieder nur sich selbst im Auge, die Tür zuknallte und einer weiteren aussichtslosen Chance folgte, lange Rede, spätestens hier im Film ist klar, dass die Gebrüder Coen sehr, sehr böse mit ihrer Hauptfigur umgehen. Ja? Hey, ich bin's, Lewin. Ja? Kann ich raufkommen? Nein. Muss ein Künstler sympathisch sein? Nein. Aber, Variante, müssen Filmemacher ihre Hauptfiguren sympathisch finden? Nein, es gibt kein Gesetz des Kinos, das das vorschreibt. Und die Coen-Brüder könnten auf einer imaginären Liste der unsympathischsten Hauptfiguren mit ihren Filmen problemlos die vorderen Ränge belegen. Den Begriff Anti-Held, den könnten Joel und Ethan Coen erfunden haben, nehmen wir als Beispiel nur mal den heruntergekommenen Schriftsteller in Barton Fink oder all die Typen in der Comic-McCarthy-Verfilmung No Country for Old Men oder jetzt eben der Singer-Songwriter Lewin Davis im Film Inside Lewin Davis. Dieser Film ist eine kühle Angelegenheit. Inside Lewin Davis, perfekt ausgestattet, perfekt inszeniert in Sepiafarben, perfekt gespielt von Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman, F. Murray Abraham. Aber eben sehr kalt in dieser Perfektion. Und doch nicht so einfach abzuhaken. Denn merkwürdigerweise kommt durch die Hintertür, die sich bei den Coen-Brüdern in einigen ihrer Filme auf den zweiten Blick als monumentales Einfallstor erwies, und auch hier jetzt erweist, kommt die Liebe in den Film, die zur Musik. Wie bei The Big Lebowski oder, nur ein weiteres Beispiel, bei Oh Brother, Where Art Thou? Joel und Ethan Coen haben in ihren Filmen ein großes Faible für die Musik und im Speziellen für die traditionelle amerikanische Musik. We have an affection for traditional American music in general. Mit den von Oscar Isaac, dem Darsteller von Lewin Davis, gesungenen Folksongs sowie einigen Klassikern der Folkmusik, Dylans Farewell oder Dave Van Rongs Green Green Rocky Road, erlebt dieser Coen-Film seine Emotionalisierung. In den Songs, die wir hören, spüren wir Schönheit, Melancholie, Traurigkeit als Kontrapunkt zur Kälte der Welt und in gewisser Weise auch zur Konstruktion dieses Films über einen erfolglosen Folkmusiker, der einem, wie gesagt, ganz schön auf die Nerven geht. Und das ist ja das Einzige, das für ihn einnimmt, dass er ein Kotzbrocken ist, ja, ein Egozentriker, auch, aber gänzlich kompromisslos seine Musik macht. Tja, wer muss schon einen Musiker mögen, wenn er gute Musik macht? Oh, it's fairly well, my darling, true. Nachsatz. Kurz nach einem Auftritt von Lewin Davis in einem dieser kleinen New Yorker Clubs, wenn's hochkommt, zehn zahlende Gäste, nur die Bühne, das Mikrofon, die Gitarre, Lewin Davis geht zum Tresen, um seine paar Dollar Gage abzuholen und hört dabei kurz den, der nach ihm kommt. Wir sehen ihn im Schatten quasi, ein hagerer Typ mit Lockenkopf. Da haben Joel und Ethan Coen sich vor Bob Dylan verbeugt, und zwar ziemlich tief, aber hier gänzlich unkühl, uncool und ziemlich liebevoll. Sie können's dann eben doch, wenn sie wollen.